Helljagd von Mein blaues Buch von Hermann Löns, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Helljagd. Schneelicht die Heide, hell und klar, zu Ende geht das alte Jahr, sucht sich sein Grab im weißen Schnee, samt seiner Wonne, seinem Weh. Ich starre in die Nacht hinein, der Himmel ist voll blankem Schein, ein Sternlein bei dem andern steht, wie Silberblumen ausgesät. Ich bin nicht traurig, bin nicht froh, mein Herz, das ist in nirgendwo. Es ist nicht da, es ist nicht dort, es ist an einem andern Ort. Da kommt mein Blick zu mir zurück, da heb ich das gesenkte Genick, da horch ich in die Nacht hinein, da hör ich eine Eule schreien. Der Eule Schrei, der war es nicht, ich senke wieder das Gesicht, denk nicht an dies, denk nicht an das, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht was. Mein Blick geht wieder geradeaus, der Fuchs steht auf dem Seelenhaus, steht schwarz auf dem verschneiten Stein, bellt heiser in die Nacht hinein. Des Fuchses Bellen war es nicht, ich senke wieder das Gesicht, da kommt der Ruf von nimmermehr und nirgendwo noch einmal her. Hohl kommt er her vom Seelenland, ich nehm die Büchse in die Hand, im wilden Walde geht der Wind, sein Lied zu summen er beginnt. Der Wind im Walde war es nicht, ich senke wieder das Gesicht, bis ich vergesse, wo ich bin, da hallt es nochmals nach mir hin. Die Uhr im fernen Dorfe schlägt, 12 Schläge es herüberträgt, da lausche ich mit offenem Mund, ich höre meinen toten Hund, viel Stimmen kommen querfeldein, mit Ho, Rüd, Ho und Hussa schreien, weit weg sind sie und wieder nah, sind hier nicht und sind auch nicht da. Die Sterne springen hin und her, sie springen in die Kreuz und quer, sie treten rechts und links zur Seit in ihrer hellen Herrlichkeit. Es öffnet sich das Himmelstor, der weiße Keiler bricht hervor, in seiner Fährte braust die Jagd hernieder durch die Weihenacht. Ich halt das Hüfthorn an den Mund, daher, daher, mein lieber Hund, Gesellmann mein, Gesellmann fein, heut wollen wir beisammen sein. Daher, daher, mein roter Hund, es trieb dich her zur guten Stund, dass du gelassen hast dein Grab, darein ich dich gebettet hab. Voran, mein Hund, voran, voran, weiß her, die Jagd geht an, es hallt das Horn, es hallet nah, der hohe Jagdherr, der ist da. Er reitet kreuz, er reitet quer, der weiße Keiler flieht daher, und hinter ihm das Grauhundpaar, und hinterdrein die ganze Schar. Der Grauhund bellt, der Rabe schreit, nun ist sie da, die hohe Zeit. Zur Fährt, mein Hund, mein roter Hund, zur Fährt, mein Hund, und such verwund. Hei, Helljagd, schön, hei, Helljagd, gut, der hohe Jagdherr schwenkt den Hut. Sein Schimmel trabt ob Stock und Stein, wir müssen beide hinterdrein. Dahin, dahin, mein roter Hund, wir trafen uns zur guten Stund. Das ist die Nacht, die helle Nacht, die Toten reiten auf die Jagd. Sie reiten scharf, sie reiten schnell, sind all zusammen heut zur Stell. Schön laut, mein Hund, mein Hündlein rot, gestorben ist noch längst nicht tot. Was Tod, was Grab, was Weh, was Leid, der Grauhund bellt, der Rabe schreit, den weißen Keiler jagen wir, das adelige Hochgetier. Es wetzt sein goldenes Gewapp und schlägt die bunte Meute ab, aus seinem Blatte blink und plank, darin der rote Schweiß entlang. Der Rüdemann, der reitet vorn, er bläst sein gelbes Rüdehorn, er schwingt die Peitsche lang und schwank, ihr Knall, der ist wie Donnerklang. Ein blauer Blitz folgt hinterher, der Helljagdreiter warf den Speer. Hu hat's, mein Hund, husu, husu, dazu, mein Hund, dazu, dazu. Dazu, mein Hund, mein lieber Hund, dazu, dazu und such verwund, so recht, so schön, mein Hündlein rot, daher, daher, lass ab, tot, tot. Tot, tot, mein Hund, daher, daher, der grimme Basse lebt nicht mehr, der weiße Schnee ward rosenrot, es ruft das Horn, sau tot. Ein Hohr rührt hoch, halt durch die Nacht, dass jeder Ast im Walde kracht, dass jedes Sternlein sich versteckt, vom wilden Waldgeschrei erschreckt. Dahin, mein Hund, dahin, mein Hund, die Uhr, die schlägt die erste Stund, Aufs Jahr, mein Hund, auf Wiedersehen, die Toten müssen schlafen gehen. Das andere Jahr um diese Zeit, mein liebster Hund, halt dich bereit, verschlafe nicht die helle Nacht, verschlafe nicht die hohe Jagd. Leb wohl, mein Hund, mein toter Hund, leb wohl aufs Jahr um diese Stund, bei Schneelicht und bei Sternenschein will ich für immer bei dir sein. Ende von Helljagd.